Yeah. Today. Good. Komm weg, das MC aus dem Dreck. Ich komme kack und gone crack, denn du bist soft wie Ed von Schleck. Und ich leck dich an den Crackstack. Wirf das Tape schnell in dein Deck. Es macht dich süchtiger als Crack. Bitte check, du bist wack. Ich dog back, man, du der Fleck. Denn deine Reime sind so arm wie dein Gebettel. Nach nem Battle, das ist Fakten garantiert, dass ich mich bei dir nicht verzettel. Deine Hose hängt zwar tief, doch vor mir lässt du sie fallen. Tausend Kehlen, die verkünden, bitte hör doch auf zu schreien. Doch leider rappst du beider weiter auf der Leiter. Der Beneider hängst du tiefer als mein Schwanz. Dein Niveau, der Griff ins Go, denn deine Show ist Schlaftablette. Dein Flow auf Kopfkassette leiert wie bei Banzalat und burnt wie Schoko Zigarette. Und Skills hast du genauso viel wie Haare auf dem Kopf. Styles sind halt kein Kinderspiel wie Zerren an dem Topf. Geh zurück auf deinen Topf und verdau dort jedes Wort. Du musst üben, um zu rocken, denn Rap ist wie Leistungssport. Leg das Mikro, mach kein Scheißrick und verneig dich vor den Stylern. Wenn du was zu sagen hast, hol dir Erlaubnis von den Freiern. Willst du wie die Bauern powern, keine Chance, denn wir lauern. Über alles Bauern Style, um dir das Leben zu versauen. Für dich würde es ewig dauern, unser Können zu erreichen. Tritt uns jemand hier zu nah, gehen wir auch mal über Leichen. Vor uns fängst du an zu schleichen, wir stellen Weichen, setzen Zeichen. Deshalb kannst du uns nichts an, wir stehen fest wie deutsche Eichen. Mich in den Mund zu kicken und Chill zu ficken. Lässt von dir nur eins durchblicken. Du rappst penetrant wie Zicken. Texte gammel so wie Zecken. Bleib mal lieber unter Decken. Undercover als der Lover von Versace in den Arsch, ne?